Book 2 47 47 Mempersiapkan perjalanan. Reisevorbereitungen. Kamu harus mengepak koper kami. Du musst unseren Koffer packen. Du musst unseren Koffer packen. Kamu tidak boleh lupa. Du darfst nichts vergessen. Du darfst nichts vergessen. Kamu membutuhkan koper yang besar. Du brauchst einen großen Koffer. Du brauchst einen großen Koffer. Jangan lupa paspornya. Vergiss nicht den Reisepass. Vergiss nicht den Reisepass. Jangan lupa tiket pesawatnya. Vergiss nicht das Flugticket. Vergiss nicht das Flugticket. Jangan lupa cek perjalanannya. Vergiss nicht die Reisechecks. Vergiss nicht die Reisechecks. Bawalah krim anti sinar matahari. Nimm Sonnencreme mit. Nimm Sonnencreme mit. Bawalah kacamata hitam. Nimm die Sonnenbrille mit. Nimm die Sonnenbrille mit. Bawalah topi. Nimm den Sonnenhut mit. Nimm den Sonnenhut mit. Apakah kamu mau membawa peta? Willst du eine Straßenkarte mitnehmen? Willst du eine Straßenkarte mitnehmen? Apakah kamu mau membawa buku petunjuk perjalanan? Willst du einen Reiseführer mitnehmen? Willst du einen Reiseführer mitnehmen? Apa kamu mau membawa payung? Willst du einen Regenschirm mitnehmen? Willst du einen Regenschirm mitnehmen? Jangan lupa celana panjang, kemeja, kaus kaki. Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken. Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken. Jangan lupa dasi, sabuk, jas. Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakkos. Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakkos. Jangan lupa piyama, kemeja tidur, dan kaos. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts. Kamu membutuhkan sepatu, sandal dan sepatu bot. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel. Kamu membutuhkan tisu, sabun dan gunting kuku. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere. Kamu membutuhkan sisir, sikat gigi dan pasta gigi. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta.